Die Empörung ist mehr als verständlich. Da wird einer Kassiererin nach mehr als 30 Dienstjahren gekündigt, weil der dringende Verdacht besteht, sie habe in ihrem Supermarkt Pfandbons veruntreut, im Wert von sage und schreibe 1,30 Euro. Hier gilt schon der Verdacht, nicht der Beweis und auch nicht die Frage, ob sie gesteht, was sie nicht getan hat, vielmehr sieht die Betroffene sich als Opfer einer Intrige. Das entscheidende Stichwort aber heißt Vertrauensverlust. Der Arbeitgeber beruft sich darauf, dass er gerade bei einer Angestellten an der Kasse stets hundertprozentig sicher sein muss, dass alles immer mit rechten Dingen zugeht. Die Angeschuldigte ihrerseits holt auch weit aus und meint, ihre Aktivität als Gewerkschafterin sei der wahre Grund für die Kündigung. Im Arbeitsrecht gelten weder Beweispflicht noch Geringfügigkeitsgrundsatz, anders als im Strafrecht. Und Verdachtskündigung heißt nicht etwa, dass ein beliebiger vager Verdacht ausreicht, eine willkürliche Verdächtigung, sondern ein begründeter Verdacht, also ganz ohne Hinweise geht es auch hier nicht. Angeblich verschwanden im vergangenen Jahr Waren im Wert von 4 Milliarden Euro aus den Regalen und Lagerräumen deutscher Firmen. Kein Pappenstiel. Aber darum ging es hier nicht. Das Landesarbeitsgericht hatte nicht über den Wahrheitsgehalt der Anschuldigung zu befinden, sondern über die Frage, ob Arbeitgeber und Arbeitnehmer hier noch zueinander finden können. Ob die Kassiererin nun lange Finger gemacht hat oder ob nicht, die Kündigung ist eine unverhältnismäßig hohe Strafe. Und man fragt sich, ob nicht ein Arbeitgeber hätte höhere Vernunft walten lassen können. Wäre es nicht auch für die Supermarktkette eleganter gewesen, sie hätte sich nach einem freilich längst verpassten Moment, also vor der Eskalation, großzügig gezeigt? Hätte man die Frau wirklich nicht in einem anderen Laden irgendwo fern der Kasse weiter beschäftigen können? Der geschädigte Arbeitgeber wäre auch besser davon gekommen, denn schließlich geht mit dem nicht bewiesenen und erst recht nicht zugegebenen Griff zu den Getränkebons ein gravierender Imageverlust einher. Zeigt sich doch das Unternehmen so mit einer gewinngeil verzerrten Fratze des Kapitalismus. Wird auf diese Weise über Gerichtsurteile der Kündigungsschutz aufgeweicht, den eine langjährige Mitarbeiterin eigentlich genießen soll? Ist das harte Urteil ein Beleg dafür, dass die Zeiten härter werden, der Großkonzern seine frohen Arbeiter nach Gutdünken knechten und auch fallen lassen darf? Natürlich haftet dem Ganzen der Ruch an, hier herrsche himmelschreiendes Unrecht, dass die Macht der Konzerne unaufhaltsam wächst und der kleine Mann, hier die kleine Frau an der Kasse, Willkür und Großkapital ausgesetzt sind und die Gerichte ihr Gerechtigkeit versagen. Leicht ist es nun für die Linke und alle populistischen Rattenfänger, mit diesem Urteil auf Stimmenfang zu gehen. Das Urteil beweist in gewisser Weise die Unabhängigkeit der Richter, aber auch ihre politische Kurzsichtigkeit. Eine Schwäche, die sie damit bezahlen müssen, dass sie als Buhmänner gelten, wenn ihre Buchstabentreue über den gesunden Menschenverstand siegt. Natürlich sind sie einer politischen Unabhängigkeit verpflichtet. Aber dennoch muss ein Urteil über das Urteil erlaubt sein. Es ist politisch unklug, es setzt ein falsches Signal und ein solcher Richterspruch wird in einer Krise, wie sie uns droht, natürlich auch instrumentalisiert. Formal haben die Richter das Recht auf ihrer Seite. Aber sie haben auch eine höhere Verantwortung und sich dieser bewusst zu sein, ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes und dieses bekommt mehr und mehr den Eindruck, ausgeliefert zu sein. Abgehoben erscheinen Politik, Wirtschaftsleben und Rechtsprechung. Das ist nicht trivial, denn hier geht es um unser Demokratieverständnis, das Verständnis für Demokratie, Mitsprache und die in der Demokratie sorgsam verteilten Aufgaben. Das betrifft eben auch die Justiz. Sie kann nicht mehr erklären, welchem Gerechtigkeitsbegriff sie folgt, bei einer Kündigung wegen zweier möglicherweise unterschlagener Getränkebons im Wert von 1,30 Euro. Und das ist gefährlich. Man muss gar kein Populist sein, um hier zu beklagen, dass die Schwächere dem Stärkeren unterlegen ist.